Mondsteinflug, der Sailor Moon Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und ein Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo und willkommen zum Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor Moon Podcasts Deutschlands. Heute mit dem Thema Smutfic. Und zwar eine Verteidigung von Smutfic. Das ist nämlich Fanfictions, also von Fans geschriebene Stories mit sexuellen Inhalten, und deswegen gebe ich eine kurze Altersempfehlung raus. Diese Folge ist geeignet für alle, die alt genug sind oder in der Verfassung im Moment, um ein Gespräch über Sex anzuhören. Wem das zu viel wird, aus welchem Grund auch immer, schaltet ab, kommt wann anders wieder oder bringt jemanden mit eures Vertrauens, um darüber zu reden. Aber es ist ein wirklich Gespräch über Smutfic. Es ist ein sachliches Gespräch. Und die sachliche Expertin heute, wieder einmal zum Thema Sailor Moon und Sexualität, ist Flora Won. Hallo Flora! Hi! Ja, also Smutfic-Fiction, muss ich sagen, ist mir auch ein Herzensthema. Mhm. Definitiv. Wenn wir über Smutfic-Fiction reden, über Smutfics, ist es natürlich erstmal wichtig, darüber zu reden, was ist das eigentlich? Ganz klar, den meisten im Fandom wird es ein Begriff sein, aber einfach nochmal, um es gesagt zu haben, Fanfiction selber, kurz Fanfic, sind natürlich Geschichten, die von Fans geschrieben werden mit den Charakteren in verschiedenen Settings. Das kann genau in der Canon-Welt, muss nicht in der Canon-Welt spielen. Und Smut-Fanfiction sind natürlich sexuelle Szenen damit. Ja, ich kenne es auch noch als ältere Generation unter dem Namen Slash-Fiction oder Lemon und Lime. Genau. Die sind aber in genau, der Lemon ist, Lemon ist genau, Lemon ist, wird definitiv häufig noch benutzt, sehe ich auf jeden Fall im englischen Sprachraum. Ich benutze den Begriff Lemon auch sehr gerne. Mhm. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Also Smut ist natürlich der Begriff Smut selber. Ganz direkt übersetzt ist, wenn man das aus dem Englischen nimmt, Smut eigentlich per Definition ein kleines, fast fusselgroßes Stück Schmutz. Ja, aber für uns Deutsche ist es natürlich Schmutz, Schmiererei. Smut hat wird eigentlich schon in sehr negativem Kontext benutzt, auch wenn es nicht sexuell aufgeladen ist. Definitiv, auch im Englischen. Auch im Englischen der eigentliche Begriff, der mir vorher gar nicht bekannt war im Englischen, ich kannte Smut nur eben in dem sexuellen Bereich, der eigentliche Begriff kommt von etwas Schmutzigem und Schmierigem, Schleimigem etc. Das ist definitiv etwas, womit der Begriff auch wirkt. Deswegen was mag ich das Wort ja nicht so gern, weil ich mag es eigentlich nicht, wenn vor allem die aus dem amerikanischen Sprachraum kommenden Begriffe, aber auch bei uns gibt es ja, dass man sagt, oh, es ist so schmutzig, so schweinisch. Ich mag das nicht. Das ist mir zu negativ. Ja. Auch wenn es nicht negativ gemeint ist, aber ich mag es trotzdem nicht, weil es eben diese Herkunft hat aus dem Jahr. Das stimmt. Also wie gesagt, es hat die Herkunft. Aber wir werden den Begriff im Moment verwenden, weil es der aktuelle Begriff ist. Genau, es ist der aktuelle Begriff und es wird halt benutzt für alle Arten von Smut Fanfiction, von sexueller Fanfiction. Darunter fallen so Sachen wie den Begriff PvP, den kennen manche. Das steht oftmals, aber nicht nur, für Porn Without Plot oder Plot What Plot. Auch genauso ist es, es gibt so ein bisschen, die ist aber nicht, die ist also bei vielen Wörtern, die wir eben auch Smut Fanfiction und Lemon Fanfiction ja eher so eine urbane Komponente haben und nirgendwo man unbedingt in den meisten Duden finden würde, ist die Unterscheidung immer, Smut heißt so ein bisschen ist fast der Oberbegriff geworden, würde ich sagen. Mhm. Während Lemons doch auch eher so eine fast wie die Soft-Porno-Variante des Smut-Fanfictions. Nein, das ist Lime. Lime ist, wenn es nicht so explizit ist. Lemon ist expliziter. Und ich bin mir jetzt inzwischen auch nicht mehr sicher, ob Lemon und Lime jetzt gleichgeschlechtliche Paare waren oder nicht. Ja. Weil ich zu der Zeit nur solche geschrieben habe. Das sind Sachen, die wandeln sich immer wieder. Und genau, wovon wir eben reden, sind Fanfiction mit sexuellen Komponenten. Genau. Egal ob einzige oder eben Teil einer Geschichte ist, worauf die Geschichte Fokus nimmt. Und ich persönlich finde das ein ganz wichtiges Medium, gerade einfach, da ich beruflich selber auch aus dem Bereich komme, der eben forscht daran, wie werden sogenannte sexuelle Skripts, also die Vorstellung, die wir haben, wie funktioniert Sexualität gebildet. Ja. Und ein großer Einflussfaktor davon sind eben Medien. Sei es pornografische Medien, sei es eben, wie wird im Fernsehen, in Zeitschriften, in Büchern, aber eben auch in Fanfiction Sexualität porträtiert. Ja. Da das in der Regel konsumiert wird von jungen Menschen, bevor sie eigene sexuelle Erfahrungen gemacht haben, was auch wichtig ist und ein Teil des Ausprobierens und des sich selber Orientierens ist, haben diese Medien einfach einen sehr, sehr großen Verantwortungsgehalt auch und auch einen sehr, sehr großen Einfluss darauf, wie junge Menschen überhaupt mit Sexualität umgehen, welche Vorstellungen sie über Sexualität haben. Mhm. Und gerade bei Fanfiction würde ich das ziemlich hochhalten, weil natürlich nicht jeder ist in einem Fandom, nicht jeder beschäftigt sich mit Fandom-Theorie, aber gerade die es machen, da wird oftmals, ich höre immer wieder Geschichten und eigentlich alle Leute, die ich kenne und die auch selber schreiben, Smart Fanfiction, die mir immer wieder sagen, ihre erste Begegnung mit Sexualität und ihre erste Begegnung mit eigener Erregung auch zum Teil, war Fanfiction, war Smart Fanfiction. Mhm. Da bin ich wieder der Ausreißer, altersmäßig. Ja, aber gerade weil ich der Ausreißer war, hat es mir so viel bedeutet, persönlich, wenn ich es kurz sage. Es ist total, ja. Eben. Weil ich ja Sailor Moon auch erst mit Mitte 20 kennengelernt habe. War das Thema für mich schon, also nichts Neues mehr. Und mit Anfang 30 habe ich erst angefangen, Sailor Moon Fanfic zu lesen. Ich habe vorher selten Smutfic gesehen und sie waren nicht besonders. Und die Sailor Moon-Sachen waren wesentlich besser und interessanter. Und da war ich aber auch an dem Punkt, wo ich als jemand, der gerne schreibt und viel schreibt, an dem Punkt war, wo ich sage, ich kann immer noch nicht wirklich gute Sexszenen schreiben. Und ich habe auch noch nicht sehr viele gute Sexszenen gelesen. Ich habe welche gelesen, aber sie sind wirklich selten. Und man, und ich war sehr unzufrieden mit an diesem Punkt, dass eine Erfahrung, dass man Dinge, die man sagen will, ausdrücken will, erlebt hat, nicht wirklich beschreiben kann. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es Fanfiction das beste Medium war, aber es war mein Medium, wo ich eben erstmal eine breitere Variante von Dingen gesehen habe und auch ermutigt war, viel mehr verschiedene Arten von Sachen zu schreiben, viel mehr verschiedene sexuelle Szenen zu schreiben, zu lesen. Das war für mich einfach so, alles andere zuvor war zwar da, aber es war einfach zu nervig. Das ist für mich auch ein bisschen ja die Erfahrung, warum ich Sailor Moon mag, weil das Frauenbild nicht so nervig ist wie anderswo. Und das gilt noch viel, viel mehr für Geschichten, wo Frauen Sex haben. Das ist überall anders fast unzumutbar, mit sehr wenigen Ausnahmen. Ja. Naja, im Endeffekt, wir müssen ja auch darüber reden, dass Smart Fanfiction ja etwas ist, egal wie alt man jetzt ist, was frei zugänglich ist. Ja. Es ist, wenn du eben 14 bist oder 13 oder 12 oder 22 oder 32, du natürlich in einer Position bist, was wir meistens eher sind als andersrum. Die meisten von uns haben eher so ein beschämtes Bild von Sexualität, leider. Aber dann sind wir nicht diejenigen, die frei in die Welt rausgehen und nicht rot dabei werden, wenn wir jetzt erotische Literatur kaufen bei unserem Buchhändler um die Ecke, der uns vielleicht kennt. Ja, man kann sich zurückziehen in ein Zimmer, wo man oder in eine Situation, in der man sich sicher genug fühlt, um Barrieren runterzulassen, um Intimität zuzulassen, auch mit einer Geschichte in einer Geschichte und nicht, man steht irgendwo in der Öffentlichkeit. Und einfach auch im eigenen geschützten Raum. Ja, oder man ist nicht mit anderen Leuten, mit denen man sich auseinandersetzen muss noch oder eine Beziehung aufbauen muss. Immer ist es erstmal man selber mit der Geschichte. Genau, es ist vor allen Dingen, ist es natürlich, diese Zugänglichkeit ist auch wissenschaftlich total wichtig. Das ist im Endeffekt auch einer der Gründe, warum Pornografie und Online-Pornografie so floriert. Mhm. Weil es eben anonym und zugänglich ist und eben frei zugänglich. Und das ist natürlich die nächste Hürde, dass wir für Fanfiction ja eben nicht bezahlen. Das heißt, das ist ein Konsum, der frei zugänglich ist für jedermann, der Internetzugriff hat und somit konsumierbar ist. Und also damit hat es natürlich eine flächendeckende Bedeutung. Und nicht nur ist es frei zugänglich für die Leser, sondern auch für die Autorinnen und Autoren, nämlich kein Verlag ist dazwischen, kein Filmproduzent ist dazwischen, niemand redet einem rein, was geht und nicht geht. Genau. Es sind viel weniger Leute, die einem, klar, auch weniger Leute, die Qualitätskontrollen machen, aber es sind auch weniger Leute, die Vorschriften machen, was geschrieben werden kann und was gelesen werden darf. Ein Mittel, beziehungsweise ein Punkt, der mir noch sehr wichtig ist, ist natürlich auch zu sagen, Fanfiction ist nicht nur Smut-Fanfiction. Nein. Fanfiction hat oftmals das Klischee, beziehungsweise das Stereotyp und das Vorurteil auch, ja. Auch oftmals negativ, dass das natürlich alles die jungen Frauen sind, die sich an der Darstellung ihrer liebsten Charaktere aufgeilen. Ja, und das passt den meisten Leuten schon mal gar nicht. Wenn Frauen irgendwas tun, passt es ihnen nicht. Und wenn Frauen irgendwas mit Sex machen, ohne dass ihnen jemand da Schriften machen kann oder Kontrolle, eine Frau, die nicht unter der Kontrolle von Männern ihre Sexualität irgendwas macht, das ist natürlich für die meisten schon ein Aufreger. Total. Aber die Sache ist, mir ist es wichtig zu sagen, Smut kann das sein und das ist gar nicht negativ. Was ist schlimm daran, wenn eine Frau eigene erotische Vorstellungen hat, die sie gerne an Literatur auslebt? Und es kann ja sein, und dass kann die, aber viel mehr als das. Die Fett und die, ich auch. Sorry. Sorry. Ja. Ja. Ja. Also das heißt ja nicht, dass die Smutfic, die man liest, automatisch jetzt diese Probleme nicht hat, dass die weibliche Sexualität in der Story muss ja, kann genauso unter Kontrolle und unterm Deckel sein. Aber die Tatsache, dass es zugänglich ist, ohne dass ein Mann hier kontrolliert, was die Frauen hier machen, das alleine macht schon einen sehr, sehr, sehr großen Unterschied. Überhaupt, also ich würde das gar nicht mal an Frauen und Männern festhalten. Also das ist, es steht einfach keine Instanz dazwischen, die beschlossen hat. Es schreiben natürlich auch nicht nur Frauen Fiction. Ja. Genau. Es ist natürlich, sind wir gerade im Sailor Moon Fanfiction, würde ich sagen, stimmt das Stereotyp schon. Die meisten Leute, die schreiben Fanfiction generell, sind eher weiblich. Mhm. Also es aber geht aber auch nicht für Männer, klar. Auch nicht ausschließlich, genau. Also wie gesagt, es gibt es, das ist einfach, was ich damit sagen möchte, es wird so oft lächelt. Mm. Ja. Und es wird so oft runtergemacht. Ja. Aber Fanfiction hat Qualitäten, die ich fast wirklich einzigartig finde, in dem, weil es eben halt viele Leute erreicht. Ja. Und weil es natürlich eben auch in dem Moment, in dem es eben nicht so sehr diesen Mainstream folgen muss, indem ein Verlag entscheiden muss, das drucke ich jetzt, hat es sehr viel mehr Varianz. Und die Welt hat einfach sehr viel mehr Varianz, als das Hollywood uns zum Beispiel weismachen möchte. Und gerade auch, gerade im Sailor Moon Fandom, natürlich gibt es bei uns im Sailor Moon Fandom auch natürlich sehr viele Sachen, die eben ganz internalisiert diese ganz heteronormativen Stereotypen für Sexualität widerspiegeln. Das gibt es und genauso auch, hier wie in aller anderen Literatur oder Pornografie. Aber was wir eben auch haben, und das ist eben so schön daran ist, wir haben eben auch Leute, gerade weil Sailor Moon auch ein Fandom ist, das sich sehr mit dem Feminismus identifizieren kann. Haben wir eben auch Ideen drin, die sehr viel fortschrittlicher sind als manches anderes, was man in dem Bereich eben lesen kann. Und das ist für mich persönlich gerade, wie in dem Bereich arbeitet, etwas ganz Wertvolles. Ja. Da meine Arbeit und meine Forschung darauf abzielt, zu schauen, was sind denn die Risikofaktoren dafür, dass jemand am Ende eben eher ein negatives Bild von Sexualität hat, aber eben auch Gefahr läuft, sich selbst in Gefahr zu bringen sexuell. Und was sind denn Faktoren dafür, dass jemand eben sexuell aggressives Verhalten und sexuelle Gewalt anwendet oder eben Opfer davon wird? Und einer der Faktoren, den wir in der Forschung immer wieder sehen, ist eben ein negatives Frauenbild in Sexualität und ein negatives Bild von Sexualität, das Elemente wie eben Unterdrückung oder eben dass überhaupt auch bestimmte gewalttätige oder eben auch non-konsensuelle Elemente als stereotypes Bild von Sexualität bestehen. Ja. Und woher kommt das? Das kommt nicht unbedingt von den eigenen Erfahrungen, sondern das kommt sehr viel von dem Bild, was wir vermittelt bekommen von Sexualität. Eben durch Pornografie oder auch eben durch andere Darstellungen von Sexualität und Gender-Stereotypen und heteronormativen Bildern von Sexualität. Und gerade also, da ist es für mich ein Medium, das ich wunderbar benutzen kann. Einfach, natürlich, mein Wissen anwenden hört sich jetzt so doof an, aber natürlich einfach in dem Moment, in dem ich weiß, ich schreibe das jetzt nach bestem Wissen und Gewissen so, wie ich das Gefühl habe, das dürfte jetzt jeder, der sich zum ersten Mal mit Sexualität beschäftigt, lesen und würde damit keinen Schaden nehmen. Ist das für mich ein ganz befriedigender Beitrag in diese Welt. Und da würde ich, ja, ich wollte noch was sagen zum Thema Gender, da hake ich aber später nochmal ein, weil du hast natürlich recht, dass es nicht so einfach ist. Und gerade da in der Fanfiction das Thema Gender auch viel neue Möglichkeiten eröffnet. Lass uns das kurz zurückstellen, weil ich will auch nochmal auf die Pornokultur eingehen, die aus diesen sexuellen Medien was macht, was auf Männer zugeschnitten, was die Dominanz von Männern vor allem zeigt und wo die Frauen einfach alles, was Frauen tun oder wollen, wird dem untergeordnet, was die Männer wollen könnten. Mhm. Und es ist oft eine männliche Machtfantasie. Und das ist schon das, abgesehen davon, der mangelnden Realismus, den kann man der Smut-Fanfic ja auch vorwerfen oft. Aber Smut-Fanfiction hat wesentlich viel weniger eine Sexualität, die nur den Männern nutzt. Oder eine Sexszene, in der alle Lust, die die Frau zeigt, nur dazu dient, um damit der Mann damit zufrieden ist, was die Frau hier liefert. Und ja. Was ich da gerne festhalten würde, ist im Endeffekt natürlich, die Varianz ist größer bei Smut Fanfiction. Ja. Breite ist größer an der Art der Geschichten, die wir finden. Ja. Und da sind natürlich genauso schädliche Porträtierungen von Sexualität dabei, genauso wie das eben in der Pornografie eben auch der Fall ist. Da haben wir natürlich auch diese ganz, also Gonzo-Pornografie ist der Oberbegriff für diese kurzen Clips, die oft sehr gewalttätig sind, die online auch frei verfügbar sind. Genauso gibt es natürlich, wenn man unter dem Header feministische Pornografie spricht, Gegenströmungen, die versuchen, eben diese gewalthaltigen Elemente und diese non-konsensuellen Elemente eben rauszuholen aus der Pornografie. Das gibt es dort auch. Aber Fanfiction macht das sehr viel freier und sehr viel ungelenkter und somit sehr viel breiter. Mhm. Und somit haben wir, das Spektrum ist einfach größer. Ja. Somit haben wir dort genauso auch negative Inhalte, wie wir aber eben sehr viele positive Inhalte haben. Und ja, natürlich also ist es auch wichtig, die rauszukriegen. Diese Mengen von Storys, in denen eine Senshi von einem Mann gegen ihren Willen geküsst wird und dann findet sie es hinterher doch ganz toll und ist sofort in ihn verliebt. Das ist schon. Genau, nervig. Da haben wir ja auch schon mal selber im Podcast drüber geredet, dass natürlich gerade auch Canon selber, also Sailor Moon selber, hat sehr, sehr viele Elemente, die non-konsensuell sind, die man natürlich im Bereich auch im quasi im Blickwinkel der Zeit, in der das geschrieben wird und der Figur, in der das geschrieben wurde, einerseits sehen muss. Für den Canon muss ich das sagen, aber für die Fanfiction nicht unbedingt. Und dann kurz für die Zuhörerschaft. Wir haben eine Folge aufgenommen, Sailor Moon und Sexualität, wo wir viele von den Grundbegriffen definiert haben, aber weil wir mit der Folge technische Probleme haben, wird diese Folge hier wahrscheinlich vor der anderen hochgeladen. Stimmt. Deswegen haben wir Agency zum Beispiel jetzt in diesem Podcast nicht separat definiert, weil wir eigentlich schon so viel darüber geredet haben. Und deswegen, wir wollen auch hier nicht erstmal 20 Minuten alle die Begriffe klären. Wir haben das schon gemacht. Stimmt. Und wir werden es noch hochladen. Es wird noch kommen oder es ist schon gekommen. Schaut euch um. Wir werden noch sehr viel sagen zum Sailor Moon und Sexualität und wir haben auch schon sehr viel gesagt. Da haben wir viel zu sagen dazu. Ja. Vielleicht kriege ich dann jetzt kurz die Kurve zu Gender, weil es gibt natürlich nicht nur ein Mann und Frau als Rollenbild, auch wenn das jetzt von den Medien natürlich die Norm ist, diese heteronormative Sichtweise, die wir in den Medien nicht generell haben. Und die gendernormative Sichtweise, dass man entweder Mann oder Frau sein muss und als Frau muss man weniger sein als der Mann und dem generell, was an Männer tun, gilt als wichtiger und wesentlich substanzieller und im Zweifelsfall immer wichtiger als das, was die Frauen tun oder wollen. Das ist so in dieser ganzen Dualität, die in unserer Gesellschaft im Moment so drin steckt, mit drin. Aber ich habe natürlich auch sehr viele Fanfictions gelesen, wo diese Dinge aufgeweicht werden. Es gibt einen Intersex-Seito in einer Geschichte, sehr interessant. Es gibt natürlich im Canon schon Haruka, die sagt, warum ist es so wichtig, dass ich das eine oder das andere sein muss? Genau, das wollte ich gerade sagen. Wir sind da sehr reich in diesem Fandom im Endeffekt. Ja. Total reich. Alleine schon, also als Fandom sind wir alleine schon von dem Grund. Total. Wir sind von unserem Grundmaterial, sind wir schon sehr reich an der Porträtierung, nicht nur von anderen Sexualitäten als die der Norm, sondern eben auch von anderen Geschlechtsidentitäten. Und das haben wir, genau wie du sagst, Haruka, die sich selber im Endeffekt als genderfluid bezeichnet, schon in einer lesbischen Beziehung. Wir haben zwei Versionen der Porträtierung der Three Lights. Die eine, wo sie beide Geschlechter haben und sie switchen können, wie sie wollen. Und die andere, in der sie eben Cross-Dressing weibliche Charaktere sind. Und das ist schon mal unser Grundmaterial, mit dem wir arbeiten. Und wir das haben natürlich im Manga noch sowohl Zeusheide als auch Nefreito, die ganz selbstverständlich sich als Frau ausgeben, um irgendwelche finstere Ziele zu erreichen. Das ist jetzt nicht die positivste Darstellung der Welt, aber sie sind da eben völlig schmerzfrei. Ja, was? Das haben wir immer wieder in beiden Formaten Richtungen. Minako verwandelt sich in einen Jungen, Usagi verwandelt sich in einen Jungen mit ihren Verwandlungsdingern. Wir haben diese Dinger und da wird kein großes Aufhebens drum gemacht. Das ist eben ein und was ich damit sagen möchte. Und da würde ich eigentlich auch gerne mal viel mehr Fanfiction dazu sehen. Ja. Was ich damit sagen möchte, unser Grundmaterial ist schon total vielfältig. Ja. Und das ist natürlich etwas, dieses Grundmaterial ist ja schon mal direkt von Anfang an etwas, was Fans anspricht, die sich für diese Dinge interessieren und die sich vielleicht damit identifizieren können. Und wenn diese Menschen, die sich so von diesem Grundmaterial so angesprochen fühlen, kommen und schreiben, dann kommt da unfassbare Vielfalt raus. Und deswegen sind wir natürlich auch als Fandom schon nochmal sehr viel reicher als vielleicht ein Fandom, in dem nur eine heteronormative Beziehung mit Stereotypen Geschlechtsidentitäten porträtiert wird, weil sich dort vielleicht nicht so viele mit diesen Interessen zusammenfinden. Bei uns ist das aber der Fall und wir haben... ich finde es immer sehr, sehr schön, selbst wenn ich auch, natürlich, ich bin jetzt, das muss ich immer direkt dazu sagen, meine Smart-Fanfiction sind Usagi und Mamoru. Somit bin ich eigentlich einer der stereotypsten, die man aus diesem ganzen Fandom rausziehen kann. Und das ist mir auch völlig klar, dass ich mich in diesem Medium bewege. Aber ich finde es unfassbar schön, dass es natürlich all diese Spielwiesen gibt, dass es all diese, sei es eben Wear-Pairs oder Crackships, alles mögliche gibt, die mit denen experimentiert wird und ganz offen experimentiert wird. Und dass es da Projekte gibt und 25 Jahre später, wo sowas eben ausprobiert wird. Und vieles natürlich, wie gesagt, das Spektrum ist nicht nur immer positiv, da gibt es auch negative Beispiele drin, aber doch sehr, sehr, sehr viel sehr Bedachtes dabei ist. Und das ist toll. Und das ist toll und das ist offen und das steht zur Verfügung. Und es darf auch experimentell sein. Es muss nicht die perfekt geschriebene Story sein. Sie muss nicht technisch super sein. Sie kann in der Mitte enden und niemals fertig werden. Sie kann extrem kurz, extrem lang sein. Es gibt da natürlich die ganzen Möglichkeiten, die einem Fanfiction sowieso schon bietet. Und es gibt, denke ich, auch neue Genres und neue Dinge, die sich im Slash-Fiction gibt es ja auch schon sehr, sehr lange. Gut, die Römer haben sich auch schon darum gestritten, welche griechischen Helden jetzt, welche anderen griechischen Helden auf welche Art und Weise beschlafen haben oder nicht. Das ist auch überliefert. Aber, also das ist, denke ich, so alt wie die Menschheit. Aber jetzt speziell die Internet-Fanfiction für Fandoms zu Serien. Da haben wir, wenn wir auf die frühesten Kirk-Spock-Geschichten aus den 60er Jahren zurückgehen, ja auch 50 Jahre. Ja. Und das ist eine sehr lange Zeit. Das sind viele, viele Generationen von Leuten, die viele, viele neue Dinge probiert haben. Die nächsten haben darauf wieder aufgebaut. Das ist ja keine neue Sache, sondern es ist schon sehr, durch das Alter auch schon sehr viel verzweigter und vielfältiger geworden. Was ich für meine Bücher so wahnsinnig gerne hätte, weil es im Internet ist. Ich würde jetzt gern, wenn es okay ist, kurz auf dem Internet, auf der ganzen technischen Seite rumreiten. Weil es im Internet ist, haben wir Dinge wie Kommentare. Ja. Es gibt Rückmeldungen. Nicht so viel für die Smartfiction. Meine Smartfix werden am öftesten gelesen und am wenigsten kommentiert. Bei mir ist es tatsächlich mittlerweile andersrum und das finde ich sehr, sehr schön, einfach weil ich gerade mit dem Thema auch gerade auf meinem Tumblr-Account ja sehr, sehr offen bin und da auch sehr, sehr, sehr, sehr viel Feedback einfordere, fast kann man schon so sagen. Du hast deine Leserin besser erzogen als ich, meine unerzogene Leserschaft hier. Weil ich das immer wieder ganz, ganz vehement in den Dialog stelle. Ja. Die Unterhaltung darüber, wie wichtig und was denn die wichtigen Elemente und was die schönen Elemente sind von Sexualität generell, aber eben von Smart Fanfiction. Ja. Denn es ist ja einfach, wie gesagt, das habe ich vorher schon mal gesagt, es wird halt schon belächelt. Und das finde ich ganz traurig. Deine Vor- und Nachworte sind wirklich sehr schön. Gerade weil es ein typischer weiblicher Umgang mit Sexualität und dem eigenen Verlangen ist, sich Vorstellungen zu machen mit Fantasien zu leben, ist natürlich Fanfiction ein sehr, sehr nahes Medium dazu. Sehr viel anders. Es ist nicht so wie du visuell, es passiert mehr im Kopf. Und das ist die typische Stereotype weibliche Sexualität sehr nah. Ja, und somit ist, ich denke ich, schon typisch, dass man auch, wenn Autorinnen oder Autoren dann, man kann die Leute anschreiben auf den Plattformen und in den Archiven, und so habe ich auch Freundschaften geschlossen und Leute mit Leuten einfach diskutiert, und natürlich Leute, die dann auch anderswo im Internet unterwegs sind, auch da fängt man an, dann Themen zu diskutieren, weil die Leute wissen, okay, hat darüber geschrieben, ist ansprechbar für dieses Thema, hat dazu vielleicht Lust zu diskutieren. Und das ist auch was, das ist dann schon die nächste Internet-Ebene, dass es auf anderen Plattformen die Diskussion weitergeht, nicht nur in den Kommentaren. Und was wir im Internet auch haben, sind Tags und Content-Warnungen. Die sind unfassbar wichtig. Das will ich sogar in meinen Büchern haben, ganz ehrlich. Genau, das sind einer der Gründe, warum ich persönlich jetzt schon lange nicht mehr, obwohl ich erotische Literatur ja offensichtlich mag, da ich sie selber schreibe und selber konsumiere, ich sie aber nie in druckbarer Form mehr lese und auch gar nicht das Bedürfnis habe, es zu kaufen. Ich kann auch gar nicht über den aktuellen Stand von literarischen Porträtierungen von Sexualität reden, weil ich danach gar nicht suche. Es kann sein, dass sich, seitdem ich das letzte Buch mit Sexszene gelesen habe, sehr viel getan hat, was das angeht. Aber das, was ich in meinem Leben bisher gefunden habe, war ganz holprig versucht, entweder versucht ganz virtuos oder eben ganz furchtbar genderstereotyp beschrieben. Ja, rumpelig in der Sprache. Und das hat mir nie gefallen. Und vor allen Dingen bei vielen du hast in einem privaten Gespräch, haben wir ja noch schon mal gesprochen, du sprachst immer von der Seite 3 Vergewaltigung. In der Fantasy, das war eine Zeit lang wirklich überall, und es hat dazu geführt, dass ich keine Fantasy mehr gelesen habe, viele Jahre lang. Genau. Weil es mir einfach gereicht hat, dass man damit immer so ein möglichst die Zeit möglichst barbarisch porträtiert und dass dieses Ganze, was man dieser Frau zufügt, benutzt wird, um hier eine schnelle Sexszene reinzubringen. Und dann ist es natürlich, es ist auch ein tricky Brutalität darzustellen auf Kosten von Frauen. Von Geschichtenerzählung. Ich habe vor einer Weile einen YouTube-Channel über TV-Tropes, über eben Klischees in überhaupt Geschichtenerzählung gesehen, und einer davon war eben die Sexszene. Und es wurde, und das finde ich auch immer noch einen sehr wichtigen, zum Teil, aber ein bisschen nuanciert wichtigen Ratschlag, zu gucken, hat die Sexszene einen Sinn in meiner Geschichte oder ist sie nur dafür da, um Sexualität reinzubringen? Viele Kinofilme haben in der 60. Minute eine Sexszene, wenn man eine haben muss. Es gibt bei Büchern manchmal noch so eine Warnung, wenn draufsteht. Wenn ich den ganz kurz rein ausführen darf, den Gedanken, weil sonst bring deinen Gedanken hier rüber, Das Problem daran ist ja eben, dass in dem Moment, in dem wir sagen, eine Sexszene muss immer einen Sinn haben, das ist auch zu restriktiv. Oder nicht, dass das immer gemacht wird, dann finde ich, kann Sexualität selber nicht exploriert werden. Warum aber das natürlich als Regel festgestellt wird, ist natürlich auch einer, eben weil ja, wenn sexuelle Szenen visuell in eben vor allen Dingen im TV eben gezeigt wird, dann ist es meistens ja eher der weibliche nackte Körper. Statt direkt eine volle Sexszene. Ja, hat das da Sinn und kann man das weglassen? Das finde ich eine unfassbar wichtige Diskussion. Ich finde das ein bisschen zwiespältig, weil wenn du lange Zeit keinen Sex zeigen konntest und jetzt kannst du es, dann willst du ihn natürlich auch zeigen, weil du es kannst. Aber die Zeiten, wo man keine Sex zeigen konnte, sind ja auch vorbei. Natürlich, eben. Und deswegen für dich, wie gesagt, ich bin da auch sehr zwiegespalten, was eben diese Regel angeht. Wenn dann eben diese Sexszenen immer gleich aussehen, immer nervig sind, immer ja, dieselben Stereotypen wieder gekäut werden, dann muss ich es auch nicht haben, wenn immer dasselbe BH ja, sozusagen gesagt, angehabt was wird. Was ich damit sagen möchte, ja. Was ich damit sagen möchte, in dem Moment, in dem wir eben eine Regel aufstellen müssen für Sexszenen, dann behandeln wir Sexszenen nicht wie alle anderen Szenen. Und zu sagen, das braucht einen Grund, warum die Sexszene da sind, dann sind wir halt sehr, sehr häufig bei diesen Seite 3 Vergewaltigungen. Weil das hat natürlich einen Grund für den Plot, wenn du dann natürlich die Frau retten kannst. Ja, oder wenn einfach gezeigt wird, boah, sind die Zeiten hier hart. Genau, genau. Ist dieser Krieg und das finde ich auch eine falsche Behandlung von Sexualität, einfach nur als Mittel zum Zweck für die Geschichtenerzählung. Aber diese, somit, ich finde das ganz nuanciert und ich finde es ganz wichtig, eben darüber nachzudenken. Aber deswegen auch Smartfanfiction. Wir haben gerade von Tagging geredet, darüber kam ich überhaupt. Ja. Weil gerade Literatur ist etwas, ich würde nicht Nein sagen, wenn ich unfassbar schöne, für mich zugeschnittene Sexszenen auch in Literatur finden würde. Aber die zu suchen, zu finden, ist für mich viel zu mühsam. Ja. Wenn dann auf wenn dem Einband steht, habe, ein Pralle oder eine saftige Geschichte, vor allem Prall ist so ein Wort, okay, es ist Sex drin, aber du weißt echt, wenn sie schon so komisch drum rumreden, dann kannst du das meistens auch nicht besonders, das, was man... Eben, aber... Mehr als es ist Sex drin, sagt das nicht. Und in der Fanfiction, vor allem, wenn man auf AO3 geht, die Seite Archive of Our Own, da wird sehr viel ausführlicher getaggt und gewarnt, das aber generell, dass man ein paar Stichworte bekommt, ein Tag, also ist ein Stichwort, was einen in dieser Geschichte erwartet. Das sind, man taggt vor allem Personen, die vorkommen, man taggt Dinge, die andere vielleicht vermeiden möchten, zum Beispiel bestimmte Gewaltszenen, man taggt auch Sexszenen, weil wenn man andere darauf vorbereiten möchte, was kommt, und damit sie eine Entscheidung treffen können, möchte ich das lesen oder nicht. Genau, und somit ist nicht nur die Entscheidung treffen, möchte ich es nicht lesen, sondern möchte ich es lesen. Ja. Ich kann ganz genau auf AO3 draufklicken, ich kann sagen, ich möchte jetzt Elevator bauen. Ja. Und dann kann ich das eingeben unter den Text und finde das. Ja. Und das ist doch einfach eine Freiheit im Lesen und in den eigenen Bedürfnissen, auch einfach nur den eigenen situativen Bedürfnissen. Ja. Möchte ich gerade, fühle ich mich gerade angreifbar und möchte vielleicht kein Duckcon? Ja. Fühle ich mich gerade angreifbar oder habe selber solche Erfahrungen gemacht und möchte eben keine Vergewaltigung lesen? Ja. Dann kann ich das wegklicken. Genauso kann ich hingehen und sagen, ey, ich fühle mich gerade total experimentell, ich finde das gerade total wichtig, darüber nachzudenken. Dubcon ist gerade echt das, was ich lesen möchte. Und seit ich das als einen Standard habe für die Dinge, die ich lese, weil ich meistens jetzt online lese, fehlt mir das, wenn ich ein Buch in die Hand nehme und mir überlegen muss, beim Buch hast du nur die Wahl, ich mache es zu und lege es weg, aber dann hast du es oft schon gelesen, was du nicht bereit warst, eigentlich jetzt zu haben. Und im Endeffekt ist das natürlich auch eine Form von Konsent, wenn wir das ganz ist auch eine Form von Konsent, ja. Wenn wir das, ich willige völlig ein, ob ich jetzt mit den Inhalten, die mir präsentiert werden. Und das ist ja natürlich auch gerade bei allem, gerade auch bei uns, für uns ist es in der Wissenschaft immer ein sehr großes Thema, aber natürlich müssen wir immer mitdenken, die Leute, die am meisten bedroht werden könnten von dem, was wir lesen. Und gerade im Bereich von Sexualität sind das natürlich immer die mit eigenen negativen sexuellen Erfahrungen. Sei das eben mit sexuellen sexueller Gewalt, die sie erlebt haben, später, sei es auch Kindesmissbrauch. Es gibt viel mehr Leute, die sowas erlebt haben, die man denkt. Oh ja. Als man denkt. Und gerade für die finde ich es sehr, sehr wichtig, dass sie die Kontrolle darüber haben, was sie konsumieren. Und das heißt nicht, dass sie das nie konsumieren werden, aber sie können sagen, okay, ich bereite mich vor, ich lese es dann an einem Tag, wo es mir gut geht, oder mit jemandem zusammen, wo es mir gut geht. Oder es gibt ja auch die Diskussion, wenn solche Literatur in einer Vorlesung über Literaturwissenschaft behandelt wird, wenn man weiß, es kommt, man kann sich vorbereiten. Man kommt nicht in die Vorlesung und plötzlich wird man von dieser Thematik vollkommen unvorbereitet überfahren und überrollt. Das ist nie gut. Wenn man weiß, es kommt, man kann sich anders damit auseinandersetzen und man kann auch von vornherein andere Grenzen ziehen. Man kann Schilde hochnehmen, innere. Es ist eine andere Art, wie man es dann liest. Und ja, also ich hätte das inzwischen wirklich gern. Ich habe das gesehen auf Tumblr, es gibt eine Buchhandlung, die hatte mal so eine Aktion, die hat ihre Bücher in braunes Packpapier eingeschlagen und hat nur Text draufgeschrieben. Keine Titel, keine Autoren, nur das Genre und ein paar von den inhaltlichen Tags. Das ist unfassbar gut, aber das stellt natürlich auch voraus, dass die Buchhändler, die armen Buchhändler, die in der Buchhandlung arbeiten, natürlich jedes Buch so genau gelesen haben müssen oder sich auf denjenigen, von dem die Texte kommen, so sehr konzentrieren, so sehr vertrauen müssen, dass sie das auf die Beine stellen. Aber das Aber das Problem ist hast du eine in der Fanfiction auch, großartige Idee. weil Ja. du musst ja darauf vertrauen, dass der Autor, die Autorin, Dass sie auch das auch das. ordentlich taggt. Und Genau. auf Fanfiction.net wird wesentlich weniger getaggt. Und die Content-Warnungen kommen oft im Vorwort. Weil dann, in Fanfiction.net kann man nur Personen taggen Genau, und da kann man die gar keine Welt, in Texte. der das Genau. spielt, kann man taggen. Aber man kann den Genau. Inhalt eigentlich nur im Vorwort, kann man Warnungen geben und sagen, Genau. Das ist etwas, das ich immer mache. Also, um Gottes Willen, vielleicht habe ich irgendwo was mal nicht gefunden, nicht übersehen, so andersrum. Es kann nicht, ich bin nicht man fehlerfrei. kann auch Aber hinterher ich noch was versuche das ergänzen, das immer ist kein Problem. eben. Ich versuche das immer in die Author's Notes eben ganz zu Anfang eben mit reinzuschreiben. Aber mir gefällt es Wofür ich besser, wenn ich es manchmal schon auch. weiß, bevor ich auf die Geschichte geklickt Genau. habe. Genau. Also deswegen, da stimme ich dir total dazu und das ist ein großer Vorteil an AO3. Da bin ich total dabei. Ich muss auch sagen, ich liebe bei AO3 auch, dass ich es runterladen kann. Weil Geschichten verschwinden, Mitzumut. Archive verschwinden. Live Journal hat ist von einem russischen Betreiber jetzt gekauft worden und der hat natürlich alle LGBT-Inhalte rausgeschmissen, weil die nicht legal sind in Russland. Also sind eine ganze Menge von Fanfiction ist schlichtweg Auch verschwunden. gerade im Moment, wenn wir haben letzte Woche haben wir darüber gesprochen, über das neue drohende Copyright EU-Reformgesetz. Sollte das im schlimmsten Falle ganz dramatisch und ganz konservativ durchgesetzt werden, dann sind Seiten wie AO3 und Fanfiction.net bedroht. Die machen ja auch die Und Aufrufe dann kann schon, es sein, dass AO3 genau. macht auf der Startseite den Aufruf, was es bedeuten könnte und wie schwierig es werden wird. Obwohl Genau, und es sie. kann eben passieren, im Worst-Case-Szenario kann es eben passieren, dass diese Seiten verschwinden werden. Und gerade natürlich zu Das solchen, wäre also um Gottes katastrophal, weil dann, Willen, gut, ne? ja, man könnte es natürlich auch über irgendwann, man kann es torrenten, man muss nicht legal machen, aber es ist nicht Sinn der Sache. Ja, Außerdem, eben. das Copyrights-Gesetz betrifft eigentlich überwiegend Bilder und Videos, aber wie es Ja, aber ausgelegt wird, in der was ist mit Text, Formulierung, was ist mit Geschichten, wir genau. wissen es nicht. In Es der war immer eine Formulierung sind Texte Grauzone. nicht aus, genau. Ja. Genau. Und rechtlich war Fanfiction Aber ja, legal, weil man kein nur Geld zu damit dem Sinne, dass verdient. Seiten verschwinden. Also wir sind gerade ganz, ganz in unmittelbarer Situation, wo uns das passieren kann. Das wäre ein so herber Verlust an Dingen, die wir für uns gegenseitig tun konnten und können und uns gegenseitig geben können. Ja, total. Und eine Community, die existiert, weil geteilt werden kann und geteilt wird. Ja, aber darüber, was man dagegen tun Ja. kann, da haben wir auch schon Der drüber wird gesprochen. definitiv vor dieser Folge hochgeladen, der Podcast über das Copyright. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, unbedingt reinhören, weil wir auch sagen, was man dagegen auch noch im Moment kann man noch sehr viel dagegen Bis tun. Januar, genau. Und das haben Januar wir 2019. im Detail erklärt, ja. Bis Genau. Januar könnt ihr dagegen noch vorgehen. Ja, Online-Archive, dass es AO3 gibt. Online-Archive haben immer auch schon zensiert. Eigentlich ist auf Fanfiction.net Sex auch nicht gerne gesehen. Man hat zwar die M-Rated Stories, Ein aber Gefühl, ne? wenn man ganz genau hinschaut, was die unter M-Rated verstehen, also Mature, erwachsen, das ist natürlich nicht eine detaillierte Beschreibung sexueller Akte. Das will man da eigentlich gar nicht haben und hat es zeitweise auch gelöscht. Live Journal hat früher schon, bevor sie russisch waren, katastrophal viel rausgelöscht. Und AO3 ist speziell von Fans gemacht worden, um das zu vermeiden, dass irgendjemand jetzt auf den moralischen Trip kommt und sagt, ja, jetzt will ich aber keine homosexuellen Paare haben, ich will keinen LGBT-Inhalt haben, ich will keinen Sex haben, ich will dies nicht, ich will das nicht, ob es legal ist oder nicht, oder wie es abgegrenzt wird oder nicht. Die Freiheit für die Autoren und Autorinnen ist auf AO3 eben am meisten geschützt. Man wird nicht anonym bedroht, weil man nur mit Namen kommentieren kann und es ist generell die Freiheit vom künstlerischen Ausdruck ist dort am höchsten. Und das ist aber auch jederzeit bedroht, ja. Aber es ist ein Unterschied, ob es von einem privaten Betreiber bedroht wird, weil der das mal eben für seine Werbekunden so oder so hinföhnen möchte, oder ob es gesetzlich eingeschränkt wird. Das sind zwei sehr verschiedene Dinge. Ja, damit würde ich die technische Seite erstmal so stehen lassen. Also wenn uns dazu nachher noch was einfällt und nochmal auf Inhalte kommen. Das Stichwort Fantasie versus Realität. Ja, das viel ist Kritik ein sehr an den Fanfiction ist schon, dass vieles davon Fantasien sind, genau, oder nicht realistisch genug. Die alte Debatte, Loop oder kein Loop, also wie viel Gleitmittel wird benutzt als ein Qualitätsmaßstab für Analsex, für Sexakte, die Gleitmittel brauchen, das ist schon sehr lange der Fall, dass einfach Dinge geschrieben werden, ohne Rücksicht auf viele technische Verluste, dass Dinge geschrieben werden, einfach weil es eine sexuelle Fantasie ist, von der man keinerlei Realitätsgrad erwartet. Aber es gibt eben auch die andere Seite. Man darf es dann natürlich auch nicht lesen und erwarten, dass es realistisch ist. Aber es gibt eben auch Dinge, die Smutfic einem durchaus realistisch nahebringen kann. Aber es ist nicht die Aufgabe von Smutfic, Realität abzubilden, würde ich sagen. Aber ich bin unzufrieden, wenn ich Sachen von mir lese und hinterher denke, nein, ich bin jetzt über ein paar Dinge drüber weggesprungen, die hätte ich gerne realistischer gemacht, statt jetzt hier nur also, das Tempo zu drücken. Du hast völlig recht, wenn du sagst, es ist nicht die Aufgabe von Smut Fanfiction Realismus abzubilden unbedingt. Generell als alles. Also, ne, das, wie gesagt, es gibt ja auch keinen, der dich ausbildet darin, wie hast du Smut Fanfiction zu leben. Da bin ich ständig dabei. Für mich selber, als Autorin von Smut Fanfiction, ist das trotzdem ein Anspruch, den ich haben möchte. Der muss nicht perfekt sein. Denn reale Sexualität kann auch einfach sehr, sehr schlecht sein. Aber auch das hat zum Beispiel Gründe. Ja. Wenn ich das an einem Beispiel ausführen darf, der weibliche Orgasmus. Wir leben in einer Welt, in der der weibliche Orgasmus keinen hohen Stellenwert hat. Der männliche einen durchaus höheren. In der wir davon oder ausgehen... Oder wo der Orgasmus in den Dienst der männlichen Zufriedenheit gestellt wird. Sie muss kommen, damit der Mann sich gut fühlt. Genau, das passiert zu häufig und das passiert auch vor allen Dingen in Mainstream-Pornografie viel zu häufig. Ja. Und das ist etwas, mit dem wir aufwachsen und das wir internalisieren. So sehr, dass sehr viele Frauen und fast alle Frauen, mit denen ich in meinem Leben schon über Sexualität gesprochen habe, es als ganz selbstverständlich nehmen, dass sie nicht unbedingt immer kommen. Und das ist schade. Das ist zum Beispiel etwas, das haben mit den Frauen in lesbischen Beziehungen sehr viel darüber gekommen. Und zwar nicht nur unbedingt, ich finde es nicht wichtig, dass sie jedes Mal kommen. Aber dass sie den Stellenwert des eigenen Orgasmus so runterfahren, das hat schon einfach Einblick. Man muss es abwägen zu sagen, ich habe nicht die Erwartung, kommen zu dürfen oder ich habe nicht die Erwartung, kommen zu müssen. Das sind auch zwei verschiedene Dinge. Einfach entspannt zu sein und keinen Druck aufzubauen auf der anderen Seite. Aber natürlich, kein Druck und kein Druck für sich selber und für den anderen, das ist noch was anderes. Aber dass man es als gegebenen Fakt hinnimmt, vor allem, dass die Frau weniger kommt. Schau dir mal als die, der Mann. Also wenn wir mal auf die Wissenschaft und dass gehen. Dass es so leicht ist, dass die Frau kommt wie der Mann. Das wissenschaftlich gesehen stimmt einfach nicht. Ich habe Studien gesehen, die wissenschaftlich waren zum Thema Sexualität, wo es heißt, die haben Sex wirklich nur erforscht von dem Zeitpunkt, wo der Mann den Penis irgendwo reinsteckt, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Mann kommt. Und alles andere war nicht Sex. Es war nicht Sex, was vorher gemacht wurde. Es war nicht Sex, ob die Frau kommt oder nicht. Sondern es war wirklich diese ganz alte mechanische Vorstellung von Mann steckt Ding rein. Und das, Und das ist selbst auf der wissenschaftlichen Ebene kann man das noch professionell durchwinken lassen. Aus irgendeinem Grund ist das für manche Leute noch der Maßstab. Also für mich als Mensch, der ja Sexualität als Forschungsgegenstand hat, ist es immer wichtig zu sehen, wie in jeder Wissenschaft müssen wir auf den Schultern aufbauen von denen, die vor uns geforscht haben. Wir erfinden das Rad in der Forschung nicht neu. Und gerade Sexualität ist ein Forschungsbereich, der ist sehr unterforscht. Wir haben, das sind die Namen, die man kennt, Masters und Kinsey als Vorbild. Ja. Gerade Kinsey, der ja eben auch offen für alle Spielarten der Sexualität, von dem haben wir die Kinsey-Skala von Sexualität, dass das ganz Sexualität ein Spektrum ist. Ja. Aber trotzdem wird für Sexualität und in der Welt, in der wir leben, für Sexualität, für die Forschung von Sexualität sehr wenig Geld ausgegeben. Das heißt, die Forschungslage ist sehr dünn. Ja, es ist natürlich im universitären Raum, es hat auch dort eben diesen schmutzigen, anrüchigen Anteil. So, deswegen haben wir davon überhaupt nicht viel und deswegen müssen wir irgendwo weitermachen. Überrascht mich aber wirklich. Das ist schwierig, dafür also, Forschungsgelder zu kriegen, ja. Ja, es ist unfassbar schwierig. Weil damit dafür. Kommt man ja es nachher ist überall leichter, in alle Medien. Wenn wir forschen eben an, also wo die Forschung relativ weit ist, sind so Sachen wie die wir in den Diagnosesystem eben als sexuelle Krankheit diagnostizieren. In dem Moment, in dem wir darüber reden, hat jemand eine sexuelle Funktionsstörung. Braucht jemand Hilfe mit seiner Sexualorientierung und seiner, also auf was er orientiert ist, wenn wir zum Beispiel über Pädophilie reden. Dann sind das Sachen, die sind sehr, sehr gut erforscht und die haben sehr, sehr gutes Funding und das ist auch sehr, sehr wichtig. In dem Moment, in dem es aber um die natürliche sexuelle Reaktion geben, wie das eben Masters, was ist ein Orgasmus, wann kommt der? Ha, ich kann dir auch sagen, woran das liegt, weil man die Leute fragen muss und die Psychologie hat erst in den letzten 20 Jahren überhaupt angefangen zu lernen, wie man das macht. Ja, nein, gar nicht. Nee, aber vor den 20 Jahren. Masters, ich meine, ja, die das haben hat die Leute gefragt. Mit, ja, die aber haben Masters Leute und gefragt. Masters, ja, das Problem daran ist aber, auch die durften ihre Forschung schon nicht machen. Die haben sie dann privat gemacht. Oh. Das sind die Universitäten. Also, das ist, Funding ist ein großes, und wofür wird Geld ausgegeben und was schreibt sich eine Universität auf ihr Banner, worüber sie forscht, ist sehr, sehr wichtig. Selbst die Forschung, die wir haben zum Orgasmus generell, und Masters, dafür sind die von ihren Universitäten geflogen. Dafür Echt? Wurden die gekündigt. Übel. Und das ist natürlich geschichtlich etwas, was übel ist und was wichtig ist und was man immer damit bedenken muss, wenn wir urteilen darüber, was die Forschung weiß zur Sexualität. Denn es geht gar nicht darum, ich brenne dafür, ich möchte sehr viel mehr wissen, aber mir sind einfach Grenzen gesetzt. Dadurch, dass das System es mir nicht erlaubt und ich natürlich nicht überall anfangen kann zu forschen blind, sondern ich einfach auf frühere Ergebnisse anknüpfen muss. So. Aber eigentlich haben wir über was ganz anderes geredet. Ja, genau. Wir haben über den weiblichen Orgasmus geredet. Ja. Der weibliche Orgasmus als Beispiel für meinen Realismus in Fanfiction. Ja. Wie gesagt, der weibliche Orgasmus ist etwas, wovon wir ganz stereotyp ausgehen, dass er eben nicht so häufig kommt. Wenn wir aber reingucken in den Orgasmus selber, dann stimmt das so nicht. Tatsächlich ist der weibliche Orgasmus sehr viel vielfältiger als der männliche. Er kann sehr viel intensiver sein, er kann tatsächlich sehr viel häufiger sein. Der einzige Und er ist nicht Zeitpunkt, immer gleich. Wo tatsächlich der multiple Orgasmus realistisch ist, ist bei der Frau, nicht beim Mann. Und das Einzige ist, er ist nicht immer gleich, er hat nicht immer dieselbe Stimulation, bis er kommt, er hat nicht immer dieselbe Intensität, aber er braucht natürlich, was er ganz doll braucht, ist Kommunikation. Nämlich zu wissen, was muss die Person machen, damit er kommt, sei es man selber, oder sei es dein Partner oder deine vielen PartnerInnen. Und in dem Sinne, zu sagen, Realismus für mich in Fanfiction heißt nicht unbedingt, das wieder zu spiegeln, was der Ist-Zustand ist. Ja, in der Fanfiction, denke ich, aber geht es in die entgegengesetzte Extreme. Die Frauen kommen wegen jedem Scheiß sofort unglaublich massiv. Die Orgasmen sind immer überlebensgroß. Das ist natürlich das andere Extrem. Sie kommen schnell und sie kommen riesig. Auch nicht überall. Aber wie gesagt, das ist wenn ich das noch kurz ausführen darf. Für Frauen und für Männer, denke ich, ist es da oft natürlich auch so eine Fantasie, dass der Sex einfach super toll ist und dann der Orgasmus auch super toll ist. Aber bring deinen Gedanken zu Ende, ja. Genau, bitte. Ja. Also, Realismus für mich heißt im Endeffekt das Ideal, wie ich es mir wünschen würde. Und dieses Ideal und dieser Realismus, der beinhaltet für mich zum Beispiel nicht, dass ein Mann, der einmal gekommen ist, nochmal kommt. Es beinhaltet nicht, dass eine Person immer Lust hat. Es beinhaltet nicht, dass du einmal an der Brust rubbelst und dann sofort in Ekstase zerfällst. das sind Sachen, die für mich nicht drin sind. Deswegen, bei mir wird es sehr, sehr selten und wenn überhaupt und dann auch nur kommentiert, diese Phasen geben, in denen das realistisch ist. Wenn ein Mann tatsächlich in einer Nacht häufiger kann, dann ist das meistens der erste Sex, den man mit der Person hatte. Wenn man an die erste Anfangsphase, diese euphorische, wenn man quasi mit körpereigenen Drogen hormonell so zerflossen ist, dass oder man wenn eben genug Zeit gelassen wird, wenn man eben genau, auch so in der Fanfiction sagt, es dauert eine Weile. Genau. Aber das darzustellen als den Normalzustand, empfinde ich als unfassbar schädlich. Weil dann stelle ich Erwartungen her, eben für, wie gesagt, ich schreibe immer gerne im Kopf mit Leuten, die sich zum ersten Mal auch mit Sexualität beschäftigen, die nicht so realistisch sind. Ja. Andersrum, eine Erwartung, die ich stellen möchte, die mir sehr wichtig ist, die aber im Moment vielleicht nicht realistisch ist in der Welt, in der wir leben, ist, dass eine Frau immer kommen kann. Sie muss es nicht. Mhm. Vielleicht will sie es auch nicht immer. Aber es ist möglich. Ja. Und es aber nicht dadurch kommt, dass an der Brust gerubbelt wird oder dass die Frau oder nur durchs Stoßen alleine etc. Sondern dass es immer individuelle Wege dahin und gibt. Da bin ich manchmal froh, dass ich die ältere Generation bin, weil wir in den 70er, Anfang 80er Jahren, da war schon sehr viel Sexpositivität. Man hat Aufklärungsbücher gesehen, aber man hatte als Kind oder junge Person nicht sehr viel Zugang zu Pornografie. Man hatte nicht viele Bilder, die einem in den Kopf gesetzt wurden. Man hatte diese sehr optimistischen Aufklärungsbücher, die ein sehr sexpositives Bild und auch ein sehr orgasmuspositives Bild gesetzt haben. Und ich glaube, man hatte mehr Freiheiten dadurch, dass man seine eigenen Erwartungen setzen konnte und weniger Erwartungen, weil einfach die Sexualität was Persönliches und Privates, und es wurde nicht so viel reinregiert, finde ich, dadurch, dass man den Zugang gar nicht hatte und dass andere Leute einen damit aber auch in Ruhe gelassen haben. Das hatte auch den Nachteil, dass man natürlich zu wenig Informationen hatte, prinzipiell, aber der Vorteil, also wenn du beschreibst, was für einen Druck Frauen in deinem Alter haben, dass es der Mann kommen muss und sie nicht und so, und das sind Dinge, die liest du natürlich in keinem Aufklärungsbuch, wenn du jung bist, und wir hatten nur überwiegend Aufklärungsbücher und die Bravo früher. Man war vielleicht auch anders besetzt, dadurch, dass es... Na, ich stimme dir in Teilen zu. In einem finde ich aber auch, was ich immer kritisch wieder auch durch der Zeit, auch in der feministischen Zeit damit mich auseinanderzusetzen, ist, dass die Zeit, gerade so die 69er, in der ja eben diese sexuelle Erwachung zeitlich kam, dass das ja sehr viel offener fast war als heute, dass es aber eine Sache immer vergessen hat. Nämlich, dass Frauen jetzt zwar alles tun konnten, sollten, was sexuell angeht, aber dass es eben auch plötzlich ihre Pflicht war, sich komplett rauszunehmen da und eben Konsens, solche Begriffe, die waren eben noch nicht da. Und das sind Sachen, die finde ich sehr, sehr wichtig, gemeinsam zu reden. Ja, dass Sexualität immer offen sein kann und soll, aber dass es auch genauso die Freiheit gibt, sich eben da rauszunehmen. Und Nein zu sagen. Und zwar in dem Moment, in dem man, egal ob man Männlein, Weiblein oder irgendwas dazwischen ist. Ja, aber die ganzen Sex-Aufklärungsbücher hatte man unter anderem deswegen, weil die Erwartung war, dass die Männer jetzt auch mal lernen, wie es geht. Das war schon der Hintergrund. Also es war natürlich auch, also wie man verhütet und so, aber generell ging es auch darum, Männer und Frauen, und generell jeder sollte einfach lernen, was... Genau, aber abschließend vielleicht aber es ist nicht, es war eine ganz andere Zeit und eine ganz andere Vorzeichen. Und ich bin ein bisschen schockiert, wenn du sagst, dass Frauen heutzutage davon ausgehen, dass, wenn sie mit jemandem ins Bett gehen, dann ihre Bedürfnisse hinten angestellt werden müssen, weil man das ja nicht erwarten können müsse. Nicht müssen, aber und es nicht ist erwarten auf könnte. Jeden Fall. Also man freut sich, wenn es kommt, aber man ist nicht unbedingt unfassbar enttäuscht, wenn es nicht kommt. Und das ist ja einfach auch eine Herangehensweise, an die man sich eingestellt hat. Und das ist eine realistische Herangehensweise und eine realistische Porträtierung von Sexualität, wie sie ist, aber nicht, wie sie sein könnte. Aber zusammengefasst, mein Realismus zum Beispiel, was ich gerne und auch schon porträtiert habe in meiner Smart Fanfiction, war zum Beispiel auch so ein bisschen das Spielen mit den Geschlechterstereotypen innerhalb von Sexualität. Ich wollte eben zeigen, dass es realistisch ist, dass es auch der Mann sein kann, der Angst hat vor dem ersten Sex. Dass dass auch, ne, dass da auch Unsicherheiten sind und dass da auch eben Gefühle mit drin sind und dass eben immer auch für mich ganz wichtig in meinen Sexszenen das Gefühl und die Emotionen, das Miteinander teilen, immer ganz voranstehen. Und daraus kommt meistens die Erotik in meinen Situationen. Natürlich ist das nicht immer der Fall. Und natürlich ist das nicht etwas, was man realistisch immer, immer vortrifft. Das kommt aber auch, du schreibst sehr viel über den ersten Sex oder Sex in einem sehr frühen Stadium von einer Beziehung. Viele von deinen Geschichten, da sind sie frisch zusammen, frisch verliebt. Das ist natürlich auch, das hat natürlich seine Themen. Genau. Wobei nicht nur, die nächsten beiden, die ich schreibe, sind in sehr viel fortgeschrittenen Stadien, also die ich gerade am Schreiben bin, in sehr viel fortgeschrittenen Stadien, was auch wichtig ist. Die Frage zum Beispiel, was ist realistisch und was ist das persönliche Ideal an Sexualität und was kann man erwarten, was kann man nicht erwarten an einer Beziehung, die schon seit, im Falle von Unsagi und Mamoru, tausende von Jahren besteht. Ne? Was ich gerne mehr sehen würde in Smut Fiction ist, wenn ein Paar, das sich wirklich gut kennt, seine Signale austauscht. Die ganze Kommunikation, wenn man bremsen möchte, beschleunigen möchte, Dinge, die wo man sich kennt und sich die entsprechenden Signale geben. Auch das habe ich schon geschrieben, ja. Und auch das habe ich schon geschrieben und da bin ich auch sehr zufrieden mit dem, wie ich es porträtiert habe. Aber es kann immer besser und es kann immer mehr. Ja. Und es gibt da eben auch verschiedene Sorten von Stories. Manche sind eben nicht so detailliert, manche sind eben temporeicher, manche sind eben detailliert und realistischer und manche nicht. Aber dass man eben wirklich die Möglichkeit hat, auch mal was Realistisches zu sehen. Und ich muss sagen, wenn ich so vorhin haben wir über Literatur geredet, alle die von den schlechten Sexszenen, ich könnte nur einen Autor noch nennen, ich habe sie alle aus meinem Gedächtnis gelöscht, aber die guten, die habe ich noch und ich weiß noch, wer sie geschrieben hat und wo. Das sind dann schon Dinge, die anders hängen bleiben und wo man sich anders persönlich dazu verhält und Ich meine, es ist natürlich auch die ranholt auch. Ausrichtung, wie man schreibt und es ist völlig okay, ich finde es auch völlig okay, wenn man den Sex schreibt, den man sich wünscht. Das ist völlig okay. Und wenn man auch Sex schreibt, der total, wir sind in einer fantastischen Welt, da kann auch ganz fantastischer Sex mit drin sein. Das finde ich völlig okay. Und alle Spielwiesen, was das angeht, finde ich, sind durchaus berechtigt. Ja. Und ja, ich meine, im Endeffekt, für mich ist es wichtig, dass ich Sex schreibe, den Sex schreibe, den ich haben möchte, aber auch den Sex schreibe, den ich durchaus immer mal wieder habe. Um für mich selber abzugleichen, bin ich in einer Welt, bin ich bei etwas, was jemand erwarten kann und vielleicht auch soll. Und man muss auch sehen, dass es das ja nicht gibt, dass man Sex-Szenen schreibt, die keinen gesellschaftlichen Hintergrund haben. Man kommt ja immer irgendwo her und drückt irgendwas aus. Und auch wenn man nur eine wilde Fantasie schreibt, es sind immer noch solche Dinge da drin, wer jetzt, wessen Bedürfnisse werden in dieser Geschichte bedient, welche Figur hat wie viel zu tun und mit wem und warum. Und ich mag schon auch vor allem Abwechslung. Ich mag vor allem nicht, wenn ich den Eindruck habe, ich lese schon wieder ein und dieselbe Sexszene nur mit neuen Figuren in einem anderen Szenario. Und eine Autorin, mit der ich befreundet bin, nennt das immer der mechanische Teil der Sexszene. Das rein und raus und die Dynamik einer Sexszene. Ja. Und wenn die nicht variiert wird, dann wird so etwas langweilig. Aber auch schon, und wie man auf jemanden zugeht, wie man jemandem, also wenn jemand Blumen schickt und dann jemandem einen Kuss aufzwingt und dann ist die Person verliebt. Wenn ich das noch einmal sehe, ich meine, ich habe es gelesen, ich bin selber schuld, aber ich war nicht begeistert. Wobei, andersrum, wie gesagt, mitgedacht an die Person, die das zum ersten Mal liest, ist das natürlich nichts Altes. Daran habe ich jetzt andere Kritik, als dass es immer wieder passiert, sondern einfach auch nur die Kritik, dass es natürlich ein Stereotyp festigt, was wir so vorgekaut bekommen und was man vielleicht hinterfragen kann, wie eine solche Dynamik eben funktioniert. Ja, und auch, dass sehr hanebüchene Vorstellungen davon sind, wie jemand reagiert auf eine Annäherung. Was alles toll gefunden wird in Fanfictions, ist nicht unbedingt das, was man im wirklichen Leben toll finden würde. Ja, Aber das ist natürlich auch ein direktes Echo, was uns gesagt wird, überhaupt in Medien, was wir toll finden. Ja. Wenn wir gesagt, diese ganzen Tropes, sei es eben, ne, ich ändere den Mann, sei es Frauen als Dekoration, sei es eben, Stalking ist romantisch. Das sind alles Klischees, die wir bekommen im Mainstream, die was mit uns machen. Mhm. Und das sind, da sind wir wieder bei diesen internalisierten Skripts, die wir haben, wie funktioniert Realität und wie funktioniert Romantik. Ja. Es sind eben nicht die real und mitbekommenen Dinge, die wir erleben, die da reinkommen in die Vorstellung, sondern auch das, was wir eben konsumieren. Und gerade auch, wenn wir nochmal bei Agency sind und den Bogen zu Sailor Moon schlagen, eigentlich wäre Sailor Moon ein Universum, was wirklich dafür geschaffen ist, dass der aktive Teil die Frauen sind. Oder zumindest gleich aktiv. Genau. Und wir sehen aber auch in Sailor Moon, was mir immer sehr wichtig ist. Wir wissen auch, dass viele Mamoru Usagi-Bilder damit enden, dass Usagi völlig das Gleichgewicht verliert, nach hinten kippt, dann von Mamoru gehalten werden muss. Also eine sehr abhängige Rolle einnimmt. Oder eine sehr abhängige, unstabile Haltung einnimmt. Das ist jetzt, würde ich sagen, das ist auch vorhanden. Aber in der Fanfic stört es mich. Wenn die Männer die aktiven Teile sind und die Frauen einfach immer nur reagieren können. Jetzt was? Das ist auch etwas, einer meiner Tumblr-Posts mit den meisten Notes ist der, in der ich mich aufgeregt habe darüber, dass eben Mamoru immer als in ganz, ganz häufig, Mamoru in Smut-Fanfiction, vor allen Dingen in älterer Smut-Fanfiction, häufig als der sexuell aktivere Part und der Hengst dargestellt. Ja. Und du sagst immer das Mauerblümchen. Und das ist natürlich eine genderstereotype Aufteilung von Sexualitätsrollen. Aber das ist eine Charakterisierung, die auf diese beiden Charaktere einfach nicht passt. Das ist ja noch nicht mal Canon. Im Canon ist es immer so, dass Usagi sagt, ich bin jetzt älter, wir können jetzt auch mal so Highschool-Sachen miteinander machen. Das ist nicht mehr Canon, also nicht, wenn ihre Freundinnen drumherum. Wenn die Freundinnen drumherum sind, dann wird sie ja rot und es ist ihr peinlich. Aber sobald die beiden alleine sind, ist Usagi diejenige, die sagt, Mamoru, könnten wir auch im Musical. Sie will einen Kuss im zweiten Seramio und Mamoru, der ist völlig gerät ins Schwimmen, der ist jenseits von seinem Komfort, der weiß damit nicht umzugehen. Usagi initiiert hier das Knuddeln, das Kuscheln, das Küssen. Das ist immer Canon. Es ist immer Usagi, die viel mehr möchte oder viel mehr auch kann, das auch viel mehr zugeben kann. Gut, auch wieder das Stereotyp, die Frauen als der emotionalere Teil, die damit besser umgehen können. Aber Mamoru ist einer, der einfach damit gar nicht umgehen kann, in keinem Canon. Was ich meine einfach ist, da stimme ich dir völlig zu. Wir haben Mamoru als Charakter, der als Waisenkind, jemand, der zwar im Manga empathische Kräfte hat, im Anime nicht, aber der so ein bisschen abgekapselt ist. Man hat den eigentlich zum letzten Mal jemand in den Arm genommen, zum Beispiel. Mamoru ist bestimmt völlig unterknuddelt. Genau, er ist sehr viel liebesbedürftiger, aber auch sehr viel unsicherer, was Intimität angeht. Ja. Und das sehen wir immer wieder. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir eben Usagi. Usagi, die porträtiert wird als jemand, die ohne schlechtes Gewissen genießt. Ja. Jemand, der schläft, jemand, der isst, jemand, der das in vollen Zügen und ohne irgendwie auch nur irgendwie an sich rankommen zu lassen, was die Gesellschaft da sagt, genießen kann. Ja. Und ich sehe keinen Grund in diesen beiden Charakterisierungen, warum das nicht auf Sexualität genauso sein sollte. Mm. Warum Intimität im sexuellen Kontext Mamoru nicht auch irgendwie Angst machen sollte und für Usagi etwas sein sollte, was Genuss repräsentiert. Und wie du sagst, in Canon sind das da. Und dann frage ich mich immer, wo kommt das denn her? Dass wir aber in Fanfiction so oft das Gegenteil sehen. Und das sind natürlich die Gender-Stereotypen, das Mauerblümchen und der Typ, der ihr was beibringt. Und da muss man auch die Generationen sehen. Ich weiß nicht, wie das heute ihr Kids seht, aber als ich jung war, gab es keine sexuell aktiven Frauen in den Medien. Es sei denn, bei Police Academy war das der Gag des Jahrhunderts. Die Frau wirft den Mann aufs Bett und sich auf ihn. Das war für uns der absolute Höhepunkt unserer Schullaufbahn, mehr oder weniger diesen Film mal gesehen zu haben in der Schule. Und so eine Szene war das Einzige, woran ich mich erinnern kann, in vielen, vielen Jahren, dass man eine Frau sieht, die aktiv auf einen Mann zugeht, weil sie ihn sexy findet. Und das gab es früher viel weniger als heute. Ich finde, da ist man heute schon etwas besser dran, dass man Frauenfiguren hat, die generell aktiver sind. Und es gibt natürlich auch einen ganzen Haufen Dinge, wo die Frauen noch sehr passiv sind. Aber was habe ich eigentlich? Habe ich überhaupt ein Beispiel für heutige Medien, wo ein Mädchen einen Jungen toll findet und ihn das einfach wissen lässt? Wie ist das bei den Animorphs? Mir fällt auf Anhieb jetzt nichts ein, muss ich sagen. Bei den Animorphs erfahren wir es nicht, aber da können wir davon ausgehen, dass Rachel diejenige ist, die Tobias sagt, wie sehr sie ihn mag, weil es einfach auch eine Charaktersache ist. Aber ich weiß nicht, ob wir die Szene kriegen. Ich habe da nicht die Bücher jetzt längere Zeit nicht mehr gelesen. Und ansonsten, was wir dazu natürlich aber auch sagen müssen, ich bin jetzt natürlich. Aber ich hoffe einfach, dass es. Ich lese ja auch nicht alles, was es gibt, und ich sehe ja die neuen Sachen auch nicht so oft. Ich hoffe einfach, dass es wesentlich mehr Mädchen gibt, die das, was sie wollen, auch sagen können und das auch handeln können. Und natürlich nicht über jemanden drüber, über jemandes Kopf hinweg, aber einfach, dass man das dass die Kinder einen das mal sehen oder junge Leute mal sehen, okay. Derjenige, der damit am offensten umgehen kann, ist der oder diejenige, die den Mund aufmacht oder als erstes vielleicht näher kommt oder. Und außerdem, wie viele schüchterne Jungs gibt es denn, die darauf angewiesen sind, gefunden zu werden und angesprochen zu werden? Ganz großes Aber. Das sind natürlich jetzt Sachen, die wir in einem westlich-europäischen Land sagen, das jetzt so ein bisschen das so ein bisschen durchzusetzen, dass das Ansichten sind, die wir teilen. Naja, aber die Fanfics werden ja auch aus einem überall geschrieben Hintergrund. Das möchte ich damit sagen, dass wir da kollektiv gucken müssen. Wir sind in einem Fandom, das überwiegend amerikanisch ist, würde ich mal so sagen. Nein, aber schon sehr stark, zahlenmäßig. Sehr stark, aber weil es Englisch, sehr viel. Weil wir die englischsprachigen Sachen lesen, ja. Ja, beziehungsweise ich schreibe auf Englisch, ja, somit sind meine Leser, wenn ich meine Statistiken gucke, dann lesen mich zu 2/3 Amerikaner und zu 1/3 alle anderen. Ja, das kommt hin, würde ich sagen. Dann kommen wir aus einem Fandom, das japanisch ist. Mhm. Wir schreiben über eine Welt und oftmals auch im Setting, das japanisch ist. Wir sind nun, wenn wir in diesem Fandom sind, zumindest zum Teil für Anime interessieren. Das heißt, wir sind auch stückweit durch japanische Kultur mit sozialisiert worden. Mhm. Und somit können wir nicht immer nur darauf schießen, wie man selber und wie der Mensch, der neben mir sitzt, der vielleicht aus demselben akademischen und sozialen Stand kommt wie ich, aus demselben Medien aufgewachsen ist. Das gilt für den Kennen, Flora. Das gilt für den Kennen. Der Kennen ist japanisch, aber das Fandom ist natürlich überall. Und das ist ja auch das Interessante, wenn ich dann eine Fanfiction lese, wo ich weiß, okay, das ist so amerikanisch, es geht gar nicht amerikanischer. Oder wenn sie historische Silver Millennium schreiben und dann haben die immer ein Sofa und eine Badewanne mit einem Wasserhahn, wo ich denke, aber ich muss trotzdem sagen, also trotzdem ist das Japanische drin, definitiv. Also gerade ich als Autorin ich versuche mich nicht so sehr daran zu orientieren, wie ich mich als Kind verhalten habe oder als Jugendliche verhalten habe in solchen Situationen, sondern daran zu markieren, wie wurde es denn in Sailor Moon porträtiert? Und wie es in Sailor Moon porträtiert wurde, im Canon porträtiert wurde, das ist sehr viel amerikanisch, dass ich da trotzdem drin bin. Und dass meine eigene soziale Sichtweise, meine eigene damit drin ist. Und dass das bei manchen mehr und mal weniger das eigene Erleben ist und nicht nur so, wie man sich bringt. Aber dass der Einfluss dabei ist, den würde ich nicht ausklammern. Ja. Es geht nicht nur darum, aber wir haben eine ganze Bandbreite von Figuren. Wir haben ja nicht nur Usagi. Wir haben auch alle anderen Senshi, die auch zum Teil älter sind. Haruka und Michiru sind im Kennen jünger, aber ich weise das mal einfach von mir. Das sind für mich Erwachsene und sie haben einen anderen Zugang. Dass natürlich diese beiden in der Serie auch ständig über Sex reden und dauernd davon reden, was sie im Schlafzimmer machen wollen, wenn diese ganze Geschichte, also was sie heute Abend alles noch vorhaben oder später am Tag noch vorhaben, miteinander zu machen. Das war schon Wollte, ist die Tatsache, dass wir natürlich nicht nur davon ausgehen können, dass es nur zählt, welchem Bereich kommt der Autor her und wie sieht er die Sexualität, sondern wie überall, wenn wir auf Fortschritt schauen, müssen wir nicht auf die schauen, die vielleicht mit dem Fortschritt und dem Gedanken, dass zum Beispiel die Frau auch durchaus immer kommen kann, mit den Leuten, die sich da am meisten beschäftigt haben, da relativ weit sind. Daran können wir den nicht messen. Sondern wir müssen immer, sei es, wie gut ist eine Klasse, dann müssen wir nicht auf den gucken, der am besten ist, sondern auf den gucken, der am schlechtesten ist. Und das Ganze ich will nicht an den schlechtesten Fanfictions gemessen werden. Danke, nein. Ja, aber es ist natürlich, mir ist es so einfach zu sagen, wir sind jetzt in dem Bereich so und so gut oder da und da sind unsere Stärken. Ah, das sage ich jetzt aber wirklich Bandbreite. Nicht jeder liest alles, nicht jeder schreibt alles, nicht jedes Land hat alle Vorstellungen. Da ist natürlich das Schöne, dass wir Fanfiction aus ganz vielen verschiedenen Ländern lesen können, mit Leuten aus verschiedenen kulturellen Hintergründen und das ist das Schöne und das ist auch, Sailor Moon, das waren die 90er Jahre. Die neuen Sailor Moons sind da zum Teil auch schon sehr viel offener und lustiger und auch die Fanfiction entwickelt sich natürlich. Ich würde nicht sagen, dass jetzt, gerade weil es diese extreme Breite hat, dass man da sozusagen jetzt einen Mittelwert nehmen muss und sagen, da steht die Smutfic heute. Das möchte Nein, ich nicht. Doch nicht. Doch, wenn wir allgemein über Smutfic reden, würde ich das wichtig finden. Weil gerade, natürlich, ich habe nicht alles gelesen, aber gerade wir haben jetzt sehr viele Beispiele gemacht, wo es schlecht gemacht wurde. Ja. Und die haben wir gelesen. Die haben mich mitgeprägt. Ich bin einer dieser Beispiele, die Sexualität kennengelernt hat in Fanfiction. Okay. Damals war es Waffen-Fanfiction und Sailor-Fanfiction. Beides. Aber ich hatte diese Bandbreite und die hatte ich nicht in tausenden Millionen Geschichten, sondern eben in denen vielleicht 20, die ich zu der Zeit gelesen habe. Und da waren vielleicht zwei wirklich fortschrittlich und wirklich hinterfragt und nuanciert, was eben die Porträtierung von Sexualität und eben auch Gender angeht. Aber 18 waren es nicht. Und deswegen, das nur an dem höchsten Standard zu messen, finde ich falsch. Nein, das auch kann man man sucht sich natürlich auch die Sachen aus. Klar, am Anfang weiß man noch nicht, was es alles gibt und liest alles Mögliche durcheinander. Und dann entwickelt man ja auch eine Erfahrung damit, was man eigentlich lesen möchte, was einem gefallen hat. Ja. Das kann man auch nicht von Anfang an. Deswegen auch an die Leserschaft, die vielleicht noch nicht so viele Smutfic gelesen hat. Man lebt und lernt, ja. Genau. Trotzdem, nichtsdestotrotz ist natürlich die Qualität von denen, die ich finde und die ich selber konsumiere, ich mag natürlich oftmals sehr viel höher als in anderen Medien, die ich sonst konsumiere. Ja. Und ich auch nochmal darauf gehen will, man fängt auch an, mit Leuten zu reden, wenn man weiß, die haben das auch gelesen. Man hat die Möglichkeit zu diskutieren. Auch wenn man kollaborativ schreibt oder wenn man mit anderen zusammen was schreibt oder auch wenn man nur, ich war Beta-Leserin auch schon bei einigen Leuten, wo da kommt automatisch eine Diskussion zustande. Und das ist auch ein sehr wichtiger Schritt. Es ist nicht nur, dass man das jetzt gelesen hat. Es eröffnet einem eben auch den Zugang zu Menschen, mit denen man darüber reden kann. Das stimmt. Von daher auch mit denen man auch drüber reden kann, ob man es nicht gut gefunden hat oder was man lieber gemacht hätte oder lieber gehabt hätte. Ja. Das ist schon so. Daher, man wird automatisch schlechte Smartfix lesen. Man kommt nicht wirklich ganz drum rum. Man kann die Tags lesen, wenn man auf oder die Vorworte der Autorinnen und Autoren und sagen, ob man das jetzt man wirklich möchte. Gerade wenn man AOC angeht, hat man zumindest ein bisschen Handlungskontrolle darüber, was man als Inhalte für Smart Fanfiction und eigentlich überhaupt über erotische Szenen für sich selber entscheidet. Ja. Ich meine, generell galt auch früher schon, don't like, don't read. Beschwer dich nicht, dass du das gelesen hast. Du hast es gelesen, du hast dich entschieden. Keiner hat dir das hingelegt und gesagt, du kriegst eine 5 in Deutsch, wenn du das nicht liest. Oder in Englisch. Es ist auch keine Pflicht, einfach auch nur 3 Wörter weiterzulesen, wenn irgendwas ist, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt nicht. Genauso wie natürlich, und das ist ja auch wieder, dann reden wir generell über Fanfiction. Ich finde es auch falsch, an Fanfiction heranzugehen, als das muss jetzt 100% perfekt sein. Denn wie gesagt, es macht jemand, das ist ein Hobby von jemandem, das macht jemand freiwillig in seiner Freizeit, der dann nicht bezahlt wird. Das ging nicht durch tausende Korrekturenhände und Editoren, die das geschliffen haben, sondern das ist die Zeit eines Menschen. Ja. Und natürlich ist es, du findest, genauso wie du vielleicht eine andere Präferenz dafür hast, wie Hosen geschnitten sein sollen als ich. Ja. Du durchaus eine andere und sehr viel nuanciertere in verschiedenen Facetten Präferenz dafür, was deine Smart Fanfiction haben soll und was meine oder auch die Fanfiction. Hey. Und um zu wissen, was ich nicht will, ist es tatsächlich nötig, ein paar von diesen Dingen gekannt zu haben und zu sagen, danke, nicht mehr. Manchmal weiß man es vorher. Aber manchmal weiß man es nicht vorher und man denkt, na, das ist, vielleicht ist das ja doch ganz interessant zu lesen und dann denkt man sich hinterher, ich muss nicht noch einmal das gelesen haben oder vor allem, wenn man es öfter sieht und denkt bei einmal, manchmal macht man sich nicht den Kopf für ein Beispiel und dann fängt dieses Muster sich an zu wiederholen und dann mit der Zeit entwickelt man dann wirklich auch ein Muster von dem, was man sehen will, lesen will, haben will und womit man bereit ist, seine Zeit zu verbringen, ja. Genau. Und das ist halt im Endeffekt auch, das ist auch überhaupt auch gar kein Qualitätsurteil, vielleicht für die einzelne Fanfiction zu sagen, das hat mir jetzt nicht gefallen. Weil das kann etwas sein, das jemand anderen genau anspricht. Ja. Das sind ja Präferenzen. Und da zu sagen, das war schlecht und das war gut, finde ich auch wieder sehr schwierig. Ich finde es besser zu sagen, das war nichts für mich. Ja. Und das ist auch etwas durchaus, was wichtig ist und was man vielleicht auch nicht unbedingt den Autor immer auf die Nase binden muss. Mhm. Denn es gibt genauso viele Leute, für die es eben was war. Ja. Aber dafür gibt es ja den netten Backbutton und zu sagen, ich muss es nicht lesen. Ich habe dafür nicht bezahlt. Keiner wurde dafür bezahlt, das herzustellen. Es steht mir völlig frei, das kleine X zu drücken und zu sagen, nee, ist nicht mein. Und es ist auch so, es gibt Dinge, die habe ich zu einem Zeitpunkt gelesen, wo es gut war für mich zu diesem Zeitpunkt, das zu lesen. Ich habe viel mitgenommen, ich habe viel nachgedacht. Das hat mich wirklich irgendwo hingebracht, auch wenn die Story nicht überragend war und der Sex nicht überragend war in der Story. Ja. Und das würde ich heute, wenn ich heute drauf stoßen würde und diesen ganzen Prozess schon durch habe, wo ich mir die Gedanken gemacht habe über diese Geschichte, und dann muss ich sie nicht nochmal haben. Und dann muss ich sie auch nicht zu diesem Zeitpunkt haben, wo ich vielleicht diese Dinge schon auf sehr viele andere Arten hatte. Manchmal muss man eine Geschichte auch, die meisten Fanfics sind nicht perfekt und trotzdem lieben wir sie, und das gilt für die Smartfic auch, und manchmal erwischt man die richtige Story zum richtigen Zeitpunkt. Von daher, Qualität sehr relativ. Und wenn wir nochmal beim Thema Kommentare oder Reaktionen sind, macht nicht unbedingt negativ Reaktionen. Genau. Das ist nochmal diese Kommentaretikette, weil ihr wollt auch, dass jemand, der schlecht schreibt, sich verbessert, und das geht nur, wenn jemand auch dann weiterschreibt. Und wenn man negative Kommentare bekommt, hört man auf. Wenn eine Geschichte von mir 7, 8 Jahre oder ich weiß gar nicht, wie lange die zum Teil schon hochgeladen sind, die Leute haben es dann schon 10-mal gelesen, die kommentieren das nicht 10-mal, dann kommt nichts mehr zurück. Das ist auch nicht ideal. Also Neuleser, kommentiert ruhig nochmal, und wenn ich kommentiere auch nicht alles Smartfix, die ich lese. Also, man muss nichts von sich preisgeben, aber man kann sagen, ein Wort, zwei Worte, das reicht schon. Also so ein bisschen, wenn wir gerade bei dem Thema Fanfiction und Review-Etikette sind, dann ist es ja auch wichtig zu sagen, also ich persönlich verstehe das total, dass es Leuten vielleicht einfach zu privat sind, da zu kommentieren. Mhm. Es gibt natürlich gerade für sowas sehr schön die, sowohl bei IO3 als auch bei Fanfiction, die Möglichkeit, anonym zu kommentieren. Ja. Bei IO3 kannst du nur Kudos geben, anonym. Du kannst nicht anonym kommentieren bei IO3. Nur wenn du eingeloggt bist. Auf jeden Fall bei Fanfiction kannst du es auf jeden Fall anonym kommentieren. Und das sind halt natürlich auch Mittel, womit du das tun kannst. Ich finde Reviews persönlich sehr, sehr wichtig. Für mich ist auch eben dieser Dialog mit dem Fandom, für den ich das ja mache, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Ja. Natürlich ist es nicht jedermanns Lesers Pflicht, aber im Endeffekt, ich sehe das gerne, was ich immer als schön empfinde, ist, auf Tumblr gibt es so dieses Klischee, dass das Danke ist die einzige Bezahlung, die ein Fanfiction-Autor jemals bekommt. Nein. Aber und das es ist wichtig. Ist natürlich, genau. ne, das ist auch sehr nuanciert, aber das ist etwas, was da immer halt rumschwirrt. Und ich persönlich nehme dieses Danke aber auch gerne als Bezahlung an, muss ich einfach ganz offen sagen. Und für mich ist eben dieser Dialog und wie wir das jetzt überhaupt auch darüber ins Gespräch zu kommen, etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Und dabei möchte ich natürlich nicht, erwarte ich nicht, dass mein Leser mir sagt, die und die Stelle fand ich jetzt unfassbar geil, sondern zu sagen, ja. das kann er mir auch sagen, das ist völlig, das kann, da freue ich mich genauso drüber. Aber ich habe zum Beispiel einen Kommentar, den ich mal bekommen habe, den fand ich ganz toll. Und es waren auch nur drei Worte. My husband thanks you. Okay. Das fand ich großartig. Das ist klasse, Aber es sind halt so überhaupt dieses Dialog. Ja. Man spricht nicht quasi in die Leere rein, sondern man bringt ja auch immer was von sich. Und da auch finde ich sehr wichtig, eben vorsichtig zu sein mit dem Autor. Ich kann jetzt mit Kritik relativ gut umgehen, aber Sexualität, wenn wir darüber sprechen, ist immer persönlich. Ja. Und jemand, der sich traut, ins Internet eigene sexuelle Geschichten zu schreiben, der hat immer diesen bestimmten Vulnerabilitätsfaktor. Und den kann man sehr schnell verschrecken. Und wenn man möchte, dass weiter qualitativ hochwertige Arbeiten in diesem Bereich kommen und man das Gefühl hat, der hat das jetzt sehr gut gemacht, genauso wie ich das haben möchte. Warum kann ich den nicht positiv verstärken, indem ich ihm sage, ey, du hast gerade alle meine Buttons gedrückt. Das war großartig, bitte mehr. Ja, und ich denke, legitime Kritik ist, wenn man sagt, du hast es nicht getaggt. Hier waren Sachen drin, ich hätte gerne gewusst, was auf mich zukommt. Und das finde ich, das habe ich schon gemacht, weil wichtig, ich einfach finde, wenn du die Möglichkeit hast, den Leuten zu sagen, was passiert, dann tu es. Ich will nicht überfallen und überfahren werden von Dingen, die ich nicht lesen möchte. Ich mag kein Gore und bestimmte Dinge mag ich nicht haben und dann will ich das vorher wissen. Und das kann man auch, denke ich, in einem Kommentar schreiben, was ich sagen, auch immer, tag immer deinen wieder, Scheiß. Das möchte ich auch. Aber meiner Fanfiction findet, das ist das Letzte, wo ich sagen würde, um Gottes Willen, das hat mich jetzt werde ich nie wieder schreiben. Das finde ich wichtig zu wissen, wenn da irgendwas drin ist, was ich falsch gepackt habe, dann muss ich das wissen. Und man muss auch dazu sagen, kommentieren muss man auch ein bisschen lernen, weil ich finde, in Deutschland wird unfassbar hart kritisiert und das ist ein Kulturschock, den Leute haben, wenn sie mich kennenlernen und die vorher nicht mit anderen Deutschen zu tun hatten, die sagen, warum bist du so brutal? Und ich habe schon gedacht, Mann, ich habe jetzt wirklich 5 Schichten Zuckerguss draufgegeben. In Deutschland, wenn man was kritisiert, kritisiert man es oft auf eine unfassbar heftige Weise und wenn man längere Zeit mit nicht-deutschen Kulturkreisen arbeitet, dann fällt einem das erst wieder richtig auf. Gleichzeitig wird auch erwartet, dass dein Gegenüber das abkann. Man hat sich so ein bisschen so ein dickes Fell antrainiert. Ja. Deswegen sind immer mal wieder kommen Freunde auf mich zu im Fandom und sagen, um Gottes Willen, du hast einen Kommentar, geht's dir gut? Und ich habe gar nicht aufgepasst. Irgendwie. So ist das auch. Also ich bin, was Kritik angeht, gut im Nehmen. Aber ich weiß auch, was Kritik, die einem, also ein gutes Beispiel zum Beispiel, das darf ich auch gerne vielleicht mal, das geht jetzt nicht um Smart Fanfiction, das war in einem anderen Beitrag. Okay. Aber das war ein Kommentar, der mich fast dazu gebracht hat, nicht mehr zu schreiben. Oh. Das war an Ikigai. Ikigai ist wer mich kennt und mich schon mal gelesen hat, das ist die eine Arbeit, die man von mir gelesen hat. So. Ikigai und Yugen sind zwei aufeinanderfolgende Teile und in Yugen porträtiere ich Chaos als das Böse. Und meine Porträtierung von Chaos ist Hass. Und ich habe eine Szene, in der ich eben erklärt haben lasse von zwei Charakteren, was denn eben die Manifestierung von Hass in der Welt ist. Und was ich gewählt habe, das habe ich geschrieben zu einer Zeit, als die AfD gerade in unser Parlament gewählt wurde, in unseren Bundestag gewählt wurde, als Marine Le Pen gerade fast gewählt wurde, dann ja doch nicht. Und als in den USA, in Charlottesville, eben Leute gestorben sind mit rassistischem Hintergrund. Ja. Und deswegen hatte ich eine Szene, in der habe ich einen Charakter, eine Zeitung, umdrehen lassen mit all diesen, also ich habe sie nicht mal beschrieben, sondern nur gesagt, wenn Hass in der Welt wieder so laut ist, dann ist es Chaos. Ja. Daraufhin habe ich einen Kommentar bekommen, dass ich furchtbar rassistisch sei, weil es war ein amerikanischer Kommentar, der nicht verstanden hat. Ich meine nicht nur die Situation in Amerika und zeige nicht mit dem Finger da drauf. Selbst wenn du es tätest, wenn Nazis in einem Auto eine Frau umfahren, die gegen Nazis demonstriert, das ist, und man sagt, das finde ich nicht gut, da brauchst du dir nichts vorwerfen lassen und schon gar nicht von, egal wem. Aber das war ein so aufgeladener, aggressiver Kommentar, in dem ich als Rassist über ein Teil von Fanfiction beschimpft wurde, wo ich Rassismus als den grundlegendsten Hass, den man haben kann, bezeichnet habe. Mhm. Das hat mich mitgenommen. Da habe ich gezweifelt daran, wie meine Fanfiction rüberkommt. Da habe ich gezweifelt daran, wie ich das denn überhaupt geschrieben habe und ob ich überhaupt so persönlich aufgeladen ist, ich als deutsche Frau mit jüdischen Wurzeln, ob ich sowas schreiben ins Internet stellen möchte. Mhm. Und deswegen, es sind manchmal gar nicht mal die Sachen, von denen man erwartet, die andere Leute triggern oder die vielleicht deinen Lieblingsautor dazu bringen, nicht mehr zu schreiben. Deswegen finde ich es wichtig, eine bestimmte Vorsicht doch walten zu lassen. Ja. Und ich denke, da hat einfach jemand auch wirklich nicht zugehört, dass egal wie du das geschrieben hättest, Nazis anzugreifen wird immer mit Gewalt beantwortet. Ne, also wie gesagt, das ist deren ganzes Ding. Genau. Gewalttätig zu aber reagieren. Aber wie gesagt, ich als das jemand, der aber, hart am Leben... Ja, aber das ist schon ganz schön viel Realität, die dann plötzlich in eine Sailor Moon-Geschichte reinbricht, ja. Das ist ja, schon das mache ich aber gerne. Ja. Realität ist für mich sehr, sehr wichtig. Aber ich meine, auch auf der Kommentarseite, das ist schon... ja, vor allem, ja. Okay, also dieser Kommentator, furchtbar. Ja, aber das ist eben schon, wenn es in der Form von einem persönlichen Angriff kommt auf Autor, Autorin. Und das sind halt die mir wehtun, die Kommentare, die mir wehtun, sind die, wenn es persönlich wird. Und die sind nicht zum Glück selten, das ist super heftig, ja. So. Genau. Deswegen eine Kommentieretikette. Danke ist ein schönes Wort. Und vielleicht nicht auf andere schließen und vielleicht nicht den Autor angreifen. Das bringt ihn wahrscheinlich nicht dazu, demnächst das zu schreiben, von dem du dir vorstellst, dass er das schreiben sollte. Aber das sind ja auch das Ziel von solchen Angriffen ist es, Leute zum Schweigen zu bringen, einzuschüchtern. Ja. Das ist der Grund, warum ich mir überlege, den Podcast nur auf Seiten hochzuladen, wo ich solche Leute wirklich blockieren kann. Wo ich sagen kann, wer mich persönlich angreift, wird hier sofort entfernt. Und soviel ich weiß, ist das auf Twitter nicht ohne weiteres möglich. Deswegen überlegen wir uns gerade sehr stark, ob wir überhaupt auf Twitter gehen, weil ich habe gar nicht die Zeit für sowas. Ich habe gar nicht die Bereitschaft, hier irgendwas in Boden, Grund und Boden zu moderieren. Und wenn, dann tue ich das da, wo es mir problemlos möglich ist. Und das ist eben, das ist heutzutage leider eine Notwendigkeit. Was heißt heutzutage? Das war online schon immer ein Problem. Aber das schwappt natürlich jetzt noch viel mehr ins Internet rein. Ja, aber wie gesagt, die Häufe, die gerade bei mir, ich bin in der total schönen Situation, dass ich unfassbar viel Feedback bekomme. Ja, ich beneide dich. Mich mit dem allen auseinanderzusetzen. Ja. Ich bin da wirklich verwöhnt, was das angeht. Aber du tust auch was dafür, weil du sehr viel von dir persönlich preisgibst. Du erzählst sehr viel über dich, dein Leben, deine Beziehung, deine Ehe, über alle möglichen Dinge, die du gemacht und erlebt hast. Und darauf reagieren natürlich die Leute. Ich mache das zum Beispiel nicht und darauf wird auch reagiert. Ich bin wesentlich verschlossener in solchen Sachen und habe, ich denke, dass bei dir der Inhalt ist super, die Sachen, die du schreibst, aber du bist als Person eben auch sehr erfahrbar und erlebbar. Das ist sehr lieb, dass du das so sagst. Du bist natürlich auch sehr lieb. Also darauf wird natürlich auch reagieren. Viel netter als ich wahrscheinlich. Aber was ich einfach damit sagen möchte, ne, ich bin verwöhnt, was die Kommentare angeht. Ja, bist du. Und trotzdem ist es du bist fürchterlich verwöhnt. Ich habe unfassbar viele Kommentare, die meistens unfassbar positiv sind. Ja. Und trotzdem möchte ich sagen, jeder einzelne Kommentar, den ich bekomme, es gibt keinen, den ich nicht bestimmt fünfmal lese und der mir nicht den Tag so sehr verschönert, dass ich das Gefühl habe, jetzt möchte ich unbedingt weiterschreiben. Ja. Also Kommentare sind super. Es haben schon so viel alle dasselbe gesagt, jetzt das nochmal zu sagen, das stimmt einfach nicht. Nur weil eine, wenn schon 400 Stimmen da sind, die sagen danke, ist die 401. Stimme, erste Stimme, immer noch unfassbar wertvoll. Eben. Es ist nicht selbstverständlich, es ist was Tolles, es ist super Gefühl, das stimmt. Ja. Und da, man darf dasselbe sagen. Es ist trotzdem wirklich was anderes. Es ist jemand anders, der das sagt. Das ist ja auch wie bei Fanfic. Man schreibt nochmal dieselbe Geschichte, aber es schreibt jemand anderes. Das sind wirklich sehr verschiedene Dinge. Aber ich glaube, dann haben wir, glaube ich, einen guten Kehr nach hinten bekommen. Ich denke, damit haben wir wirklich jetzt sehr, sehr viele Facetten über das Thema Smut Fiction abgedeckt. Wir haben sehr viel von dem, was wir sagen sollten. Ich glaube, so ziemlich alles gesagt. Und wir hoffen, dass es natürlich die liebe Zuhörerschaft auch, ihr dürft uns gerne schreiben und sagen, wie ihr das findet oder auch nicht. Aber ja, wir hoffen natürlich vielleicht auch, dass hier eine auch Diskussion zustande kommt. Ja. Vielleicht ist ja jemand dabei, der das Gefühl hat, ich habe eine Geschichte, die ist in meinem Herzen, die möchte ich gerne schreiben. Aber ich habe mich nie getraut, denn über Sexualität zu schreiben, ist irgendwie so ein bisschen komisch. Mhm. Den würde ich gerne ermutigen, dass er das ausprobiert. Egal, ob er das postet oder nicht. Eben, aber man muss es nicht veröffentlichen. Aus eigener Erfahrung sagen, eine sehr schöne Erfahrung, sowas auf Papier gebracht zu haben. Ja. Und gerade diese Befürchtungen, wenn du es geschrieben hast und merkst, okay, auch wenn du es nicht veröffentlichst, es ist nichts passiert, danach kannst du es auch wieder löschen. Aber probieren, Dinge probieren. Ja. Das ist genau. Kann man nur ermutigen. Und man ist ja, man zieht ja keinen mit rein. Man ist ja mit seinem Computer erstmal. Genau, und das würde ich für das Schreiben von Smut Fanfiction genauso wie für Sexualität generell sagen. Also. Ja. Genau. Findet raus, was geht. Und auf eine sichere Art und Weise. Und das ist eben Smutfic, soweit es ordentlich gemacht wird, auch. Ja, also, dann würde ich mich erstmal an dieser Stelle, würde ich das Thema abschließen. Wenn ihr, also wir haben Pläne für Sailor Moon und Sexualität, auch noch für andere Folgen. Aber ihr könnt auch gerne, wenn ihr dazu ein Thema besonders gerne haben möchtet, wir sind auch offen für Themenvorschläge, oder wenn ihr kommen wollt und reden wollt in einer Episode, das ist natürlich zu allen Themen, aber auch bei diesem Thema, das kriegen wir alles hin. Ja, also vielen Dank, Flora. Hat mich mal wieder super gefreut. Ja, und sag mal, wo man dich findet. Mich findet man überall unter Flora One. Und zwar überall heißt Tumblr, heißt Fanfiction und heißt AO3. Mhm. Also dann, tschüss. Tschüss. Hallo, ich bin's nochmal, Meso. Zu dieser Episode habe ich ein Nachwort aus der Rubrik. Was habe ich da wieder geredet? Heute kombiniert mit hinterher ist man immer schlauer, vor allem wenn man vorher den anderen nicht ausreden lässt. Mir ist nämlich beim Reinhören in die Aufnahme aufgefallen, dass ich eigentlich Flora bei den meisten Sachen, wo ich ihr spontan widersprochen habe, inzwischen doch zustimme. Besonders zum Schluss hin, wo ich es bei den Wirkungen von grottigen Paardynamiken ziemlich locker sehe, dass man einfach keine realistischen Erwartungen haben sollte an Smutfic. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Und ich stimme Flora zu, dass von solchen Storys ungesunde Dinge hängen bleiben können. Wir haben nochmal drüber geredet und unser gemeinsames Resümee ist: Passt auf, was ihr euch in den Kopf tut. Eine Fanfiction mit Sexszenen soll Spaß machen und Lust machen. Und viele von den Machtspielchen und gesellschaftlichen sexfeindlichen Einstellungen, die wir im Podcast angesprochen haben, bedeuten im Endeffekt, dass ein hoher Preis für eure Lust verlangt wird, und das müsst ihr nicht hinnehmen. Make love, not war. Wir sind in Deutschland eine Gesellschaft, die sich bewusst offen für Sex gemacht hat, weil wir gelernt haben, dass gesellschaftliche Gewalt und sexuelle Gewalt Hand in Hand kommen und dass zu einer friedlichen Gesellschaft auch gehört, dass Sex nicht auf 1000 Arten mit Gewalt verknüpft wird. Und wenn 99 von 100 Smutfix nur einem der Beteiligten eine aktive Rolle und das Recht, nicht verletzt zu werden, zugestehen, dann kann das immer noch unterhaltsam zu lesen sein, aber soll euch nicht lehren, dass ihr in eurem Leben auf eure Sicherheit, eure Wünsche, eure Handlungsfähigkeit oder euren Orgasmus verzichten müsst. Das war's für heute von Mondsteinflug. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen von euch. Ihr könnt auch mitmachen.